Abschnitt 56 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Obertom. Der Regenbogen. Das Gewitter zog nach Osten zu ab. Es bedeckte mit seiner schwarzen Wolke noch den halben Horizont, aber von Westen her schien die Sonne unten hinein. Und das ergab ein zweideutiges Licht, wie wenn man mit der Kerze unter das Bett leuchtet. Die Spatzen kamen nun dreist hervor und schrien sich zu, es sei alleweile wieder vorüber und es sei noch immer gut gegangen. Da schlug Jehova seinen Bogen in die Wolken und stellte ihn rein und stark über die ganze Stadt. Dieser Bogen stieg dort auf, wo das Königsschloss steht, ging klar hoch zum Horizont und stürzte sich flammend weit ab in die dunstige Ebene nieder. Und selbst diese gemeinste der Städte wurde unter dem Zeichen Gottvaters schön wie die Zinnen Zions, und die blinkenden Dächer jauchzten es auf zu seinem Throne. Deinen Bogen hast du gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen dir und der Erde. Ich aber sagte zu der Liebsten, die ich habe, wir werden heute Abend eine Flasche jenes Burgunderweines trinken aus der Landschaft Bohn, der einen Duft hat von Weihrauch. Ende von Abschnitt 56.